Und richte nur nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren, den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger.